mir krabbelt der Bauch, ey, vom ganzen Rumsitzen. Vom Nichtstun, ne? Winnie Pooh. Und ich seh sie, Freiberg raus aus ihren getrockneten Scheiterhaufen klotzen, aus ihren getrockneten Haufen Scheiße klotzen, mit Fenstern an der Tankstelle aus Bast und so weiter. Kulturzentren, wer definiert Kunst außer denen, die Kunst schaffen? Hier ist der deutsche Kultur, die Stammkultur, ein Stammtisch und Kartenspiel. Für mich ist es Beavis und Krautzone und die Keks an der Tankstelle. Hier definiert man Kunstkultur mit Ruhestörung, wenn Jugendliche tanzen gehen und kommen frühst vorbei und machen Panzertapes, ne? Sie wollen fotografieren und anderen Wegs mit den Rasenmähen und sie nach dem Tanzen schlafen gehen. Fuck das System, Hauptsache man nervt sich, ey. Und ich schneide die Samples auf dem Weg zum Woodstock. Astronaut 246 und sie pustet sich eine Locke zurück. Ich stache Wolken an, stundenlang reduziert es. Die Tramperin reduziert sich selbst auf ihre Körbchengröße. Mädchen, Künste. Und erstmal fällt der Auspuff ab. Die Karre, Alter. Und du liest die Hipwurz wie die Finder oder Finder oder Tinder oder Grinder. Ich gebe dir einen nur auf Big Daddy Flying Dutchman und die anderen Cheats von Age of Empire Player sind die, die mit Flip Tights rumlaufen, mit Flipflops rumlaufen. Wir see the soldiers talk in display, sag catch a space, wird nur nicht verwendet, wird ja Galaschnikow mit dem Armageddon gehen. Ich bin doch noch sehr lieb, dass du mich um eins Mann verschwunden aufgefunden könntest. Das ist Woodstock, Deutscher. Bisschen verstrahlt, okay. Du bist kein Entertainer, du bist ein Endcontainer. Ich bin nicht gut im Kopf zerbrechen, eher gut im Kopf zerbrechen. Oder schlecht im Kopf rechnen, doch rechne mit allem zwischen Brittstift und Klarhammer. Kennst du mich? Haarklammer, Gossenboss. Kennt mich nicht, kennst du sie alle, ich höre mehr Wegmusik. Höre Falkoholiker, er ist ein Pro-Gamer, Programmierer, ich bin Pro-Gamer, Programmer. Das Schönste daran ist, sich im Lusturlaub der Menschheit zu kleiden, im Staub der Menschheit zu kleiden, darin zu baden, Keimzeit, never rule. Wo sind Gefühle, wo ist das Leben, das hier leben, denn manche leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Ja, das kennst du, mein Freund, das ist falsch. Das ist nicht gut, ne, man muss schon ein bisschen was tun, oder? Ja. Die sterben wie neu, das falsche Schild und Blattgoldmasken, die gut zu Berlin oder Rangsdorf passen. Spermaallergie, schwarzhaarige Frauen, die mir in den Augen schauen blau. Und Magic Gotten lecken auf dem Turm. Ich war einer der wenigen mit Gras aus Tschetschenien. Und immer wenn der Frau und Mann sich streiten, muss man keine Sprache können, um zur Versöhnung zu hören, ja. Sie verstörenden. Oh ja. Und das Gekämpfe immer. Dieses bla bla bla, ja. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ja, ja, und danach Quads fahren. Wie in Borderlands. Die Ukrainer, ja. Und die Polen vor allem erst, ey. Quads fahren wie in Borderlands. Kisten, Wein aus Grillern, Zünderflaschen, polnischer Port. Es ist kurz vor 8. Und Martha geht die Nacht, war unendlich wie eine umgedrehte 8. Learn to forget. Yeah. Learn to roll a cigarette and learn to forget and learn to get in Zayda's bed and sister butt jacket, bracelet jacket. Learn to connect the internet, learn to connect, learn to connect this internet, learn to respect, learn to respect this bitterness of the lack and learn, learn to forget. Woodstock, Hammerhead und was nicht alles sagen. Und vier Wahrheiten auf den leinsamen farbenen Stoffbeuteln an den Beinen tragen. Ich weiß das vom dabei wachen, ey, es geht da grob abgeschätzt. Den Berg herauf in drei Arten und immer sind Drogen die einzige Antwort auf die Frage, warum ich manchmal, ja, fehl. Die eigentliche dabei habe, ich kenne mich aus Chemnitz, Dresden, Freiberg, entweder man wirft mich raus oder ich werde gefeiert. Hecht, Viertel, Späti, Impafloch mit Hardhead oder Katie Scavage, Gürtel, Sonnenberg und Schlossteich und Kiez, City Beach. Learn to forget. Und Street Art with One Piece, raffinierte Needs. Manche wurden gebastelt, andere haben kassiert. Mata wohnte Kassas dahin und hat sich kaschiert. Ich hab hier unterkampiert und es war genau gut so. Ich trank hier und tapper Bier mit nem Hammer und Tupo. Mit Friends, dem Marke Uso, Numero Uno. Der hat keinen Spickzettel mit, der hat einen Spickstich und riecht jetzt nach Luftmatratzen und frischen Grillanzünder, angezündeten Pre-Cats. Hüftgold, Künstlerpause, Free Hugs, Free Fucks, Free Trucks. Ey, wer einmal von euch auf dem Woodstock war, weiß ich, wie Leben anfühlen muss. Das sind die Maxime der Krautzone, ja. Diese Flausen, die ich mir, ja, in die Baude hole, mit dem ganzen Fluss da draußen, ey, kommt vorbei. Yeah. Learn to forget. Learn to roll a cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to roll a cigarette. Learn to forget. Learn to roll fucking cigarettes. A rap text zum Woodstock, yeah. Gepresst. Okay, das war schlecht, aber was soll's, Woodstock, Leute, ey.